in der weiten Welt haben sich Kämpfer zu uns gesellt. Männer, die mutig Verfolgung ertragen, nur um der Menschheit die Wahrheit zu sagen. Schmutzigen Lügnern nicht dienen. Wie einst mal Luther Kopernikus, er für sein Handeln ließen. Fragen über Kenntnisse durfte er nicht sagen und drohte ihn. Man schlug ihn halb tot in seine Ruhe, oft auch sein Brot. Professor Forrest, so einer von ihnen, wollte diesen schmutzigen Lügnern nicht dienen. Wie einst mal Luther Kopernikus, er für sein Handeln büßen muss. Er litt alle Qualen, sein Vaterland ist er stolz und fromm. Er leidet wie wir hier, diese Tyrannei. Fahre so einer von ihnen, wollte diesen schmutzigen Lügnern nicht dienen. Wie einst mal Luther Kopernikus, er für sein Handeln müssen. Teile den Hass an ihren Lohn, dass die Menschheit endlich ehrlich werde auf unser so wunderschönen Erde. Professor Forrest, so einer von ihnen, wollte diesen schmutzigen Lügnern nicht dienen. Wie einst mal Luther Kopernikus, er für sein Handeln wissen muss. Zu versorgen, teile die Rasse, Ehre, Zimmer.